schönen Sauerland, das schönste Fleck der Welt. Da gibt es eine Skinhead-Band, die jedermann gefällt. Die Band ist ja unter, ob ihr es glaubt oder nicht. Sind die und was sind sie fein, die so mögen, das ist Pflicht. Wenn's auf der Tür